Guten Morgen, Albert. Guten Morgen, Maria. Wie geht's dann? So, halb und halb. Na, was ist dann passiert? Du warst nix. No. Die Mutter hat geheiratet. Die Mutter hat geheiratet? Wann ja, dann? Ja, gestern oben. Mit wem? Mit Spanien. Aber die Spanien hat kokett, ist trug wie ein Papageizung. Da kommt okay in den Keller, isst sich die Butter, die Wurst, der Schunk, das Salz, das ist alles leer. Die arme Mutter, und? Aber die Mutter ist Frau. Ist Frau? Jo, jo, na ja, ja, wollen wir spielen, dass die Leute tanzen. Na ja, Trufferpubi, das geht schon jetzt. Ho, ho. Die Mutter hat geheiratet, die Mutter hat geheiratet, der Spanier hat gekillt. Die Mutter hat geheiratet, die Mutter hat geheiratet, die Mutter hat geheiratet, der Spanier hat gekillt. Die Mutter hat geheiratet. Dicke und der Daniel, die war doch so froh. Und wann muss die Mutter heirat, die Heiratung geht los. Die Mutter mit den Spanier, der Spanier hat kein Geld. Und wann der Spanier hoffnung, der frisst sich alles leer. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat. Der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat. Die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Upsasa, guck mal, da die Mutter, die hüpft gerade in den Haas. Oh, die ist ganz froh in Spanien. Upsasa, hey, ja, ja, es geht immer still. Hoppa! Und hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und bring die Hunde und schächt den Alten fort. Und hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und bring die Hunde und schächt den Alten fort. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Heisa, assata, guck mal, die Mutter die ist doch so froh, ist ganz lustig, die lacht sich grad satt. Die Mutter, das ist schön. Hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und nimm die Flint und schick den Alten fort. Hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und nimm die Flint und schick den Alten fort. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat. Der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat. Die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Ja, upsasa! Der Spanier ist voll und gut, Käse jetzt!